Der junge Prinz aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der junge Prinz. Ein junger Prinz, der sich des Oheims Gunst empfohlen, bekam von ihm 200 Stück Pistolen, mit der Ermunterung, damit wohl umzugehen. Er ließ nach einiger Zeit sich wieder vor ihm sehen. Indem das nun der Oheim mit ihm redte, so fragt er ihn zu gleicher Zeit, ob er das letzte Geld wohl angewendet hätte. »Hier«, sprach der junge Prinz erfreut, »hier hab ich meine ganze Kasse, an den 200 fehlt nicht ein einzig Stück.« Der Oheim nahm den Augenblick das Geld und warf es auf die Gasse. »Lernt, Prinz«, fing darauf der Oheim an, »die Kunst, das Geld nutzbarer anzuwenden. Ein Prinz hat darum vielen Händen, damit er vielen dienen kann.« Ende von Der junge Prinz.